Ganz kurz noch ein paar Informationen zu unserem Call-to-Action-Jahresprogramm, weil einige Leute zu mir gekommen sind und mir dazu einige Fragen gestellt haben. Nochmal zur Erinnerung, das Programm beginnt ab dem 17. Oktober. Noch sind Plätze da, Sie können sich also noch bewerben. Es ist ein Jahresprogramm der Stiftung Entrepreneurship, weil die Stiftung gemerkt hat, wir haben eine riesige Bibliothek an Angeboten, wir haben Labore, wir haben Workshops, wir haben Literatur, Videos etc. Und wir haben jetzt gemerkt, dass wir die ganzen Inhalte an einer Perlenschnur aufschnüren, damit alle auch sich zurechtfinden, damit man an seinem Ideenkonzept innerhalb eines Jahres arbeiten kann und dann eventuell auch beim Wettbewerb mitmachen kann. Und wenn man Glück hat und wenn man sehr erfolgreich ist oder wenn man erfolgreich gescheitert ist, dann auch hier stehen kann und das beim nächsten Summit präsentieren kann. Also es ist ein Jahresprogramm und Sie sind alle eingeladen, sich Informationen dazu da hinten am Informationsstand zu holen. Und wir bitten jetzt mal zwei der Workshop-Geber in diesem Programm auf die Bühne, und zwar den Sven Ripsas von der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin. Und Dr. Steve Ney vom Design Thinking. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ganz kurz nur zwei kurze Fragen. Was genau machst du und warum ist es so wichtig für Entrepreneure und was wirst du in dem Workshop, in dem Call-to-Action-Jahr machen? Ich würde an dem anknüpfen, was der Vorredner gerade als Serial Entrepreneur gesagt hat. Wir versuchen ganz schnell dieses Ausprobieren, Experimente machen, lernen, also messen und lernen, und ich würde die Zahlenwelt davon abdecken. Es gibt diese Visionsebene, das machen andere hier in dem Entrepreneurship Summit sehr gut. Wir bauen an diesem Startup-Cockpit, dass ich meine Zahlen in Ordnung habe und am Ende auch möglichst viele Lernexperimente machen kann, damit ich schnell erfolgreich werde. Okay, das war kurz und knackig. Wir geben die Frage direkt weiter an Steven Ney. Steven, was genau kann man von dir erwarten im Call-to-Action-Programm? Der ist im Februar. Was kann man von mir erwarten? Auch ebenfalls am Vorredner und am Vorvorredner anknüpfend, diese Idee, dass man Ideen schnell entwickelt und testet. Allerdings würde ich vielleicht noch im Sinne von Design Thinking den Teilnehmern im Programm auch noch Werkzeuge oder das Wissen an die Hand geben, um ihre Problemstellung nochmal zu reflektieren, und zwar zu reflektieren aus Sicht ihrer Nutzer und aus Sicht ihrer Stakeholder, und dass man vielleicht sich die Annahmen, die man über das Problem hat und über die Idee, die man hat, vielleicht mal kritisch anhand von Nutzereinsichten und Erkenntnissen hinterfragt und neu definiert. Vielen Dank, Steve Ney, Sven Ripsas, Applaus.